Hallo, du hast Geburtstag heute. Ja, darf man so ruhig erwähnen, hä? Ja, gut, mir das. Episode 13. Oh, bin gesundlich. Lucky 13, heute könnte es länger gehen. Noch gerade im Voraus. Ja, genau. 13 ist ja Horrorzahl, eigentlich, ja. Oder? Im Kino gibt es auch zweimal Horror die Woche. Yippie! Oder vielleicht dreimal. Zwar Nightmare on Elm Street Remake. Wir sind schauen. Wir haben es noch geschafft. The Crazies, auch ein Remake. Und Sex and the City 2. Wow. Von mir aus noch. Auch ganz gruselig. Und dann haben wir noch Bad Lieutenant, Port of Call, New Orleans. Da ist der Berg vom Werner. Vom Werner Herzog. Kommt aus Herzogenbuchsee. Ah, gut, sehe ich. Ja, gut. Jo, du hast dich wieder ein bisschen erholt von deinem Tief, hä? Ja, das mit Filmentzug und hast wieder ein bisschen, hä? Ja, ich kann natürlich. Gutzige. Ja, natürlich ein bisschen schauen, oder? Hast du ein bisschen Spaghetti gegessen? Ich habe Spaghetti gegessen, ja. Spaghetti Western. Und zwar der Spaghetti Western hat es gegeben. Der Italo Western. Genau. Spiel mir das Lied vom Westen. Genau. Vom Tod. Genau, vom Tod. Once Upon a Time in the West, spielen wir das Lied vom Tod. Ja, es war schon mal im Westen gesehen. Es war schon mal im Westen gesehen, ja. Es ist natürlich der Western-Film. Schlechte, etwas Besseres gibt es anscheinend nicht. Taucht auf verschiedenen besten Listen auf. Und ich habe jetzt endlich mal mir die Mühe genommen und habe geschaut. Zwei Stunden, 40 Minuten läuft. Schon mehrmals betont hast du im Western, da hast du nichts damit am Cowboy-Hut. Nicht viel, nein. Ich habe 310 to Yuma und mal den guten Bären die Agli gesehen. Und dann hört es dann langsam auf und denkt, ja komm, so schlecht kann ich nicht sein, wenn überall aufgekübelt wird. Und man muss wirklich sagen, da ist wirklich völlig zu Recht wieder der Top-Liste drauf. Es ist das Meisterwerk von Sergio Leone, das er abgeliefert hat. Der Film geht so 2 Stunden 40 Minuten, aber das sind es mir nie so lange vorgekommen. Das Gefühl, nach 1,5 Stunden ist er fertig. Also sensationell, die Musik von Ennio Morricone, natürlich legendär und einfach der Wahnsinn. Und die Schauspieler saumässig cool. Also hat mir sehr gut gefallen. Könnte dir auch noch gefallen? Ja, das nehme ich an. Ich bin ja sowieso ein bisschen... Ja, du bist auch in der Tätigkeit. Ein Western Aficionado. Aha. Hast du auch noch etwas geschaut? Ja, Wyatt Earp. Wyatt Earp. Ja, der geht noch länger. Der geht noch länger. Ja, der ist dann bei 185 Minuten daheim. Kevin Costner, Hauptdarsteller als Wyatt Earp. Und wir haben hier eine Reihe von Nebendarstellern. Ich vergesse sicher die Hälfte. Tom Sizemore, Bill Pullman, Thea Leoni, Isabella Rossellini, Gene Hackman. Du bist aber recht gut dabei. Michael Madsen, habe ich schon gesagt. Michael Madsen habe ich gesagt. Habe ich noch nicht gesagt, ja? Siehst du? Ja, die sind so dabei zum Beispiel. Und das ist so ein bisschen das Armageddon Deep Impact Ding, glaube ich, mit Tombstone und Wyatt Earp. Die sind recht nah aufeinander rausgekommen. Und während Tombstone eher in die Spaghetti-Richtung geht, als ein bisschen palpiger Actionfilm. Ah, der Dennis Quaid habe ich noch vergessen. Ach, als Doc Holliday. Der hassest du ja, oder? Ja, aber ist noch gegangen. Er hüstelt noch gut um als Doc Holliday. Und das ist die bekannte Geschichte von Wyatt Earp, wie er hier in Dodge City geht aufräumen mit seinen Brüdern. Und das ist also über 3 Stunden spannend. Eine sensationelle Musik von James Newton Howard. Wo man kennt aus Trailers übrigens. Keine Minute langweilig, super gespielt und schöne Bilder und ein Epos einfach. Ein Epos, muss man sehen. Ganz viele kleine Geschichten und ein grosses Ganzes und doch, es passiert immer etwas. Das heisst, du bin zu durchstapeln. Das muss drauf, ich gebe ihm 6 Sterne. Hui! Wahnsinn. Also ja. Ich bin am Balance zwischen 5 und 6 für den Serienwald. Oder Cera Unerwald West. Zwischen 5 und 6. Ja. Du bist ein bisschen geizig. Halt. Ich bin ein Geizknepper. Also wenn ich einfach finde, ich kann jetzt hier nichts aussetzen, dann... Ja, sonst ist ein bisschen... Und ich kann das immer wieder schauen, dann ist es 6. Ja, ich habe jetzt davon gesehen, habe jetzt auch vorher noch das zweite Mal geschaut. Die ist wirklich cool. Aber sonst hat es ja, ein paar schon ein bisschen Hänger drin gehabt und so. Aber ich werde wahrscheinlich noch das zweite Mal müssen schauen und dann wird der wahrscheinlich auf 6 raufgehen. Ja. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bist du zu Frankreich? Nein. Hast du Connections in Frankreich? Ja. Ah, okay. The French Connection, ein Klassiker aus den 70er Jahren von William Friedkin, der Regisseur von The Exorcist, der in letzter Zeit nicht mehr so viel Stand gebracht hat. Hat doch mal etwas gemacht. Ja, der, hat er Rules of Engagement gemacht? Mhm, ja, ist auf Simi gewachsen. Er glaubt, der Hunted mit dem Benicio del Toro, den im Wald umeinanderturnt. Der ist ja auch schlecht. French Connection habe ich auch nicht gesehen. French Connection habe ich auch nicht gesehen. Hast du Blu-ray gesehen oder die DVD? DVD. Weil da gibt es ja noch irgendein Kontroverse zu der Blu-ray, weil sie dort anders Color Timing eingesetzt haben und der Film nicht so aussieht. Okay. Ja, aber gut, egal. Ja, auf der DVD ist das Bild rauscht schon sehr. Yeah. Und ja, das Update wäre sicher mal schön zum Anschauen. Jetzt, um was geht es? Ein paar Franzosen kommen jetzt starten und müssen ihre Drogen verticken. Das ist so, so etwa das. Und danach geht der Gene Hackman und der Roy Scheider das dann aufklären. Und es gibt dann etwa nicht die Hälfte eine sensationelle Verfolgungsjagd. Der Bösewicht ist in der Hochbahn oben. Und der Gene Hackman verfolgt dann die Hochbahn mit dem Auto. Und er kommt natürlich mit seinem Auto, hat einen Haufen Hindernisse vor sich, die die Hochbahn jetzt zum Beispiel nicht hätte. Also, die ist wirklich spannend gemacht. Passiert denn dann das berühmte Bild da auf der Stege? Genau, genau, das ist dann am Ende dann von dieser Verfolgungsjagd. Ja. Nein, ist cool, spannend, sehr empfehlenswert. Auch 5 Sterne für French Connection, weil ich so also ein Geiziger bin. 5 Sterne kriegt auch Atonement. Why are you crying? Don't you know? Yes, I know exactly. Keira Knightley, James McAvoy und die Dame mit dem unaussprechbaren Namen aus Lovely Bones. Sharonin. Sharonin oder so. Jo, das ist eine Romanverfilmung von Ian McEwan, spielt im Zweiten Weltkrieg. England und geht um eine schwierige Liebe zwischen einem Gärtner und der Keira Knightley, wo in einem grossen Herrenhaus wohnt. Und er wird in einen Krieg geboten und es gibt da die kleine Schwester von der Keira Knightley erfindet einen Skandal, wo die Liebe noch mehr auseinanderbringt. No. Der Film hat eine Bluff-Einstellung, die einfach der Wahnsinn ist. Und zwar folgt die Kamera James McAvoy am Strand, oder, bei der Invasion. Und 5 Minuten ohne Schnitt. Und die haben also wirklich nicht bescheisst, wie der Audiokommentar sagt. Und das ist sensationell. Also sonst einfach Bilder wahnsinnig. Die Musik hat mich ein bisschen aufgeregt, immer so mit Schreibmaschinen-Effekt drin. Einfach zum doch ein bisschen. Doch, musst du schauen, genau. Muss ich auch schauen. Ja, ich muss auch schauen. Ja, du schaust mal, oder? Aber etwas schaue ich nicht. Etwas schaust du nicht? Nein. Was schaust du denn nicht? Neues vom Wichser, der zweite Teil von dem deutschen Comedy-Ding mit dem Oliver. Da gibt es noch einen Witz. Sag mal, befriedigen Sie sich eigentlich selbst? Oh nein, nie. Das überlasse ich dir, du willst reinlassen oder nicht. Ja. Bist du nicht gut? Das ist nicht schlecht. Eben. Ja, komm, lass nicht rein. Nein, mach ich eh nicht. Also Wichser. Wichser, ja. Also, Neues im Wichser ist der zweite Teil vom ersten Teil. Der erste Teil hat der Wichser geheißen. Wieder mit dabei der Oliver Kalkofen, der Bastian Pastewka und wie sie alle heißen. Die ganze Garde von Kleinkunst in Deutschland und subtil im Gabaret. Ja, ja, ja, jetzt ganz ohne Ironie, gell? Mhm. Ja. Ist schwachsinnig, ist dämlich, hat aber seine Momente. Natürlich wie das Highlight, wie im ersten Teil, der Butler namens Huttler, wo so ein hitlermäßig angehaucht ist, wo er dann so ein bisschen Songs aus dieser Zeit zum Besten gibt. Es ist lustig und hat ein paar lustige Gastauftritte von Roberto Blanco. Hat seine Momente, aber schlussendlich ist man sich mehr am Kopf am Langen und hat man schlussendlich vom Film Kopfweh. 2 Sterne für Kopfweh. Fantastic Four, Rise of the Silver Surfer. Habe ich wieder mal geschaut. Oh, den habe ich erst einmal geschaut. Hast du erst einmal geschaut? Ja, das schaue ich nicht nochmal. Hat es gelangt? Ja, ich habe den schon im Kino gesehen. Und ich verstand den ganzen Zorn nicht so. Steht nicht so. Also den ersten habe ich sehr schwach gefunden. Mhm, der ist doof gewesen. Und jetzt der zweite Teil habe ich gefunden, doch, der Silver Surfer, das ist cool, wenn er da von der Human Torch da die kleine Verfolgungsjagd. Die Verfolgungsjagd kann ich jetzt auch wieder schauen, aber den ganzen Film kann ich nicht mehr nochmal schauen. Der geht nur 80 Minuten oder ja, so. Ja, das ist doch verschwendete Zeit. Also ich habe auf den Anfang gespult, dort, wo er geht tanzen und so. Aber ich finde jetzt den unterhaltsam und kurzweilig und gebe dem 3 Sterne. Okay, gut. Also anstatt zweimal Fantastic Four Teil 2 zu schauen, schaue ich lieber einmal The Deer Hunter. Ein 3-stündiges Epos von Michael Cimino. Ist in 3 Teile gegliedert. Das erste Teil Friede von Eierkuchen, dann der zweite Teil Vietnamkrieg und dann die Gräueltaten dort. Und der dritte Teil ist dann, wie dann die Leute mit diesen Gräueltaten können umgehen können, wenn sie wieder zu Hause sind. Sehr beklemmend, sehr eindrücklich. In der ersten Halbzeit, wo eine Hochzeit zeigt, ist deutlich zu lang. Man wartet wirklich darauf, bis die mal ein bisschen bis man ein bisschen Actions gesehen ist. Nachher folgt dann auch nicht wirklich Action, sondern es folgt die berühmte Szene, wo der Robert De Niro und der Christopher Walken gegeneinander mit einem russischen Roulette spielen. Ja, wir haben mit dem Bullet in the Head, den wir letztes Mal schon gehabt haben. Mm-hmm. Ja. Genau, geht dann so ein bisschen in die Richtung. Aber wirkt es nicht da oben denn besser, wenn jetzt der Anfang so lang ist? Nein, aber nicht. 1 Stunde ist wirklich zu lang. Das hätte man, die Figur hätte man können mit etwas weniger Zeit können einführen, wäre kein Problem gewesen. Hast du noch einen? Ich habe nur noch eine, ja, und zwar Synecdoche, New York. New York, New das York! Ist das Regiedebüt von Charlie Kaufman. Drehbuchautor, Spinner, Autor von Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Being John Malkovich und Adaptation. Der ist super. Er hat jetzt hier mit dem Philip Seymour Hoffman in der Hauptrolle sein erstes Regiewerk inszeniert um einen alternden Theaterregisseur, der noch sein letztes grosses Stück schreiben will und da all seine Frauengeschichten darin einbauen und dann schlussendlich in einem Warenhaus, in einem leerstehenden, ganz New York nachgebaut, in Originalgröße. Cool. Und in dem New York ist dann wieder das Warenhaus, wo wieder das Warenhaus drin ist. Ah, das ist mal ein Mann, das ist ein genau. Holzhaar. Der hat ein Rückchen gehabt, in dem hat es dann ein genau. Zettel gehabt, dann ist es mal ein Mann gewesen. Und das ist jetzt einfach ein schwieriger Film. Weil da gibt es dann Leute, die die Rollen in diesem Theaterstück spielen, die im richtigen Leben auch vorkommen. Und du weißt jetzt nie, sind sie jetzt am Proben, am Theater, da ist es wieder. Also, es ist einfach abstrus. Hat aber natürlich kann man sich viel Gedanken darüber machen. Geht vor allem so ein bisschen um die Sterblichkeit auch. Und kann man sicher nicht jedem empfehlen. Ich gebe dem beim ersten Mal 4 Sterne. Ich muss ihn aber noch mal schauen, weil den muss man einfach noch mal schauen. Okay. Hast du den gesehen? Habe ich nicht gesehen, aber dann werde ich beim zweiten Mal schauen, wäre ich dabei. Ja, gut. Aber dann müsstest du nachher noch mal. Ja, dann müsste ich dann noch mal schauen. Ja. Im eigenen Studium dann. Ja. Ich komme schon über einen schwärzen. Ja, mach noch einen. Was liegt da? Ich, der Family Guy liegt mir noch auf dem Herzen. Ah. Der Something, Dark Side. Das ist der zweite Teil. Teil 1 hat sich Blue Harvest genannt, hat dann den Star Wars, den Episode 4, parodiert. Und das ist jetzt Episode 5. Blue Harvest, du weißt, was das ist. Nein. Wieso das so geheissen hat. Das weiß ich nicht, da musst du mir zuhören. Eieiei, das ist wieder da. Star Wars wissen, hä? Ja, nicht dumm. Vor Return of the Jedi, also Episode 6, abgedreht worden ist, hat Lucasfilm keine Journalisten und gewundrige Fans wählen. Und darum haben sie vorgegeben, einen Horrorfilm unter dem Titel Blue Harvest zu drehen und haben dann alle auch so Crew-Shirts und Käppchen angehabt mit dem Titel und so. Dabei ist ein neuer Star Wars-Film gedreht worden. Ah, oh, okay. Das sind jetzt also auch Sammelobjekte, die aha. Sachen. So etwas macht man noch gerne. Auch für The Dark Knight hat der Titel Rory's First Kiss. Ja. Yeah. Haben sie es unter dem Vorwand haben sie abgedreht. Chris Detta Rory ist der Sohn von Christopher Nolan, Regisseur gewesen. Jetzt aber zurück zu Family Guy, Something Dark Side. Es ist eine Verarschung von der Episode 5, wo es ist zum Schiessen. Es ist so geil. Ich habe mich selten in der Zeit so müssen lachen. Und dann wissen sogar die gut, du hast Star Wars Fan. Also, ja, den findest du. Da bin ich dann heikel. Ja, da bist du schön heikel. Aber ich glaube, Billy D. Tennessee Williams und so hat Gastauftritt. Und ja, da kommen alle vor. Die Musik, offiziell. Und die Musik ist auch John Williams-mäßig. Ich meine, wenn du ein kleines Dewey Griffins Baby, ich weiß nicht, bist du vertraut mit der Family Guy-Figur? Und wenn du den Humor lustig findest und dann Star Wars umgemünzt, es ist sehr lustig. Es ist, wird wirklich vieles absurd umgeführt und es ist einfach lustig. Der erste ja schon, dem. Der erste ja schon, ja, aber der zweite ist sogar noch ein Spürchen besser, voll sternig. Gut, kommen wir zu den News. Dennis Hopper, geboren am 17. Mai 1936, gestorben am 29. Mai 2010. Er hat noch zwei Filme, die wo noch kommen werden, sehe ich hier. Ja, der jetzt Hopper. Der Hopper. Retrospektive. Ja, der ist in den 60er oder 70er gross geworden. Easy Rider ist eigentlich das grosse Thema. Und jetzt ist in den letzten Jahren immer wieder so ein bisschen B-Movies abgeschoben worden. Zum Beispiel Hell Ride, den wir genau. Beide gesehen haben. Hat er noch auch einen Auftritt gehabt in Land of the Dead von Romero. Ja, und sonst aber sonst eben The Crow 4 oder was das war und so weiter. Ja. Also, seine beste Rolle ist wahrscheinlich schon True Romance, oder? das Duell mit dem Christopher Walken war natürlich der Hammer. Ja, das ist herrlich. Auch wenn er dort nur eine Nebenrolle hatte. Und aus meiner Kindheit natürlich Waterworld, oder? Das hast und so Speed, also die zwei. Ja, natürlich auch Easy Rider. Das wird... Oder Super Mario Brothers. Hast du den Film gesehen? Nein, das habe ich mir noch nie gehört. Nicht? Nein! Ach, komm jetzt. So alt bin ich auch wieder nicht. Da sitzen wir nachher gerade zusammen. Hei. Doch, Tribut. Wie kann man besser Tribut an Dennis Hopper machen als mit Super Mario Brothers? Und etwas anderes ist auch noch gestorben. nämlich der Hobbit. Genau. Also nicht wirklich gestorben. Jetzt, heute ist ja noch eine Meldung gekommen, sie machen weiter und so weiter im Ding. Also das ist ja jetzt das ganze MGM-Drama. Wo wir schon vom Bond drüber geschwätzt haben, hat es wieder mal geheißen, der Hobbit wird verschoben und verschoben und verschoben und verschoben. Und jetzt hat der Guillermo nicht durchgesagt, oh, leck du mir am Tschöppli, rutscht du mir den Buckel ab und blast du mir in die Schuhe. Er hat es natürlich auf Spanisch gesagt, ja. Aber das können wir nicht. Guillermo del Toro hat bei Universal noch einige Verträge offen und kann sich nicht leisten, da einfach rumzusitzen und warten. Nichts machen, ja. Ich glaube, extra auf Neuseeland gezogen. Genau, mit der ganzen Family, damit kann da den Hobbit andrehen, zusammen mit Peter. Ja. Aber ja, ist nichts geworden. Natürlich kommen alle und sagen, ja, Peter Jackson soll es machen. Da bist du ja kein Freund davon. Ich bin da kein Freund davon. Ich hätte jetzt hier eine neue, frische Vision. Ja, Guillermo del Toro war wirklich auch mein Wunschkandidat für diese Sache. Aber Designs und so sind alles schon gemacht. Eben. Das ist, ich meine, wer jetzt in die Fußstapfen tritt, oder? Der wird sowieso schwer. Das Zeug, oder? Eigentlich. Ja, aber Guillermo del Toro, das ist schon schwierig zu ersetzen, oder? Ich meine, Pan's Labyrinth war ein Wahnsinn. Und der Peter Jackson hat gesagt, er macht es im Notfall. Whatever it means. Aber er hat ja jetzt hier noch sein Tim und Struppi-Projekt mit dem Spielberg am Laufen. Ja, läuft das immer noch? Das ist abgedreht. Ist fertig? Abgedreht, aber... Ja, Motion Capture ist abgedreht. Jetzt kommt die richtige Arbeit, oder? Ah, okay. Ja. Du wärst dabei beim Peter Jackson wieder. Wenn der Hobbit draufsteht, dann kann das mir also den Michael Bay inszenieren. Ich würde es schauen und dann darüber ablästern. Dann. Also schauen wir es sowieso. Kritik ist dann wieder etwas anderes. Nicht gerade ganz ausgestiegen, aber der Tony Jaa kennst du ein bisschen von? On Buck. On Buck gesehen? On Buck habe ich gesehen. Das ist echt cool. He? Ja, On Buck 2 ist ein bisschen komisch. So, ja, so ein Prequel, Sequel, aber hauptsächlich Elefanten. ein cooler Martial Arts Künstler hat gesagt, ich höre jetzt auf kämpfen. Er wird buddhistischer Mönch. Oh. Und das ist natürlich die Frage, oder? Ist das eine PR-Aktion à la Steven Seagal, der ja anscheinend auch schon erleuchtet ist und da seine 10 Tipps gibt. Steven Seagal, die News-Story hast du ja auch mitbekommen, oder? Also, die ist schon ein bisschen älter. Dass er daheim zwei russische Sexsklavinnen hat. Nein, nein, okay, nein. Ja. Yes. Eine ist am Verklagen da irgendwie. Aha, gut. Ja. Ah, darum. Aber egal, Tony Jaa ist im Kloster. Jo, wir werden ihn jetzt nicht gross vermissen. Nein, ich aber ich denke, sein Zielpublikum schon. Ja, du, es gibt auch andere Leute, die können ein bisschen draufhauen und ein bisschen, ja, aber kleinere Jürgen haben. Ich meine, Jackie Chan ist ja, gegen die 60, oder? Jet Li ist auch nicht der Jüngste. Nein. Ja, es gibt sicher irgendwo noch einen. Ein bisschen. Hat genug Chinesli auf dem Planeten. Weißt du, jeder vierte Person auf dem Planeten ist ein Chinesli, oder? Stimmt. Du musst nicht Angst haben, wenn du Vater wirst. Du musst ein Chinesli. Go Ninja, go Ninja, go! Go Ninja, go Ninja, go! Hat der Vanilla Ice noch grabbed in Teenage Mutant Ninja Turtles 2, The Power of the Ooze. Die Ooze? Jo! Das erinnert nämlich gerade irgendein Charlie the Unicorn. Das ist. Nein, ich meine Turtles. Das ist meine Zeit gewesen, oder? Ja, gut. In der Primarschule. Wer keinen Turtles-Trickfilm gekannt hat. Ja, mal Trickfilm kenne ich auch. Ja, mit dem Nashorn und der Film auch, oder? Und mit diesen tollen Anzügen von Jim Henson Company noch. Jetzt, die Rechts von den Turtles sind ja bei Nickelodeon und Paramount gesehen. Das hat ja eigentlich gut gepasst. Jetzt sind sie aber übergewandert zum Michael Bay's Remake-Firma Platinum Dunes. Ja, nein. Was heisst jetzt das? Gibt es das düstere, ernste Turtles? Ohne Pizza, ohne Kawabunga? Nein, das glaube ich nicht. Nein. Oder will er einfach ein bisschen aus... Ich glaube, ein bisschen ausbrechen aus den Gemeinden. Aus Horror-Remakes. Genau. Der Freddy war ja noch ein Jahr, da kommen wir später noch drauf. Und auch genau. Der Hitcher war ja nicht wirklich etwas. Eigentlich das Beste, was er dort angebracht hat zu dieser Zeit, ist glaube ich wirklich das Texas Chainsaw Massacre-Remake, genau. Das er zuerst gebracht hat. Ja. Was natürlich das Problem bei Platinum Dunes ist, ist einfach, die Filme haben keine eigene Identität. Also, die Regisseure sind alles irgendwelche... Werberegisseure, die sich einen Film machen. Und aber die Filme sehen alle nach Michael Bay aus nachher. Ganz klar, ja. Also, vom Licht her und genau. Kannst du so Transformers also du kannst den Hans Müller wahrscheinlich so einen inszenieren und es gibt wahrscheinlich ein Regelwerk für die ja, Filme. Wahrscheinlich schon, ja. Also, und Turtles so in dem Stil. Jetzt die Frage ist natürlich noch, macht man da noch Kostüme oder macht man da CGI-Turtles oder wie das aussieht. Es sieht aber die Firma dahinter, wo Where the Wild Things Are schon Kreaturen gemacht hat. Das heisst, okay. Mischung aus Anzug und CGI wahrscheinlich. Ja, da bist jetzt du halt nicht so ein Purist, oder? Das ist... Ich muss sagen, das, was ich von den Turtles gesehen habe, das ist die Trickfilmserie, die es früher gab, plus der neueste Film. Yeah. Und die haben wir besser. Und ich habe mal reingeschaltet in die Realverfilmungen. Yeah. Und ich würde sagen, Turtles gehören einfach gezeichnet. Das ist meine Meinung. Also nein, also die Realfilme mit dem... Nein, das geht doch lächerlich. Elias Koteas. Nein, das ist super. Nein, das ist doch ein Zeichen. Nein, da muss man einfach. Ich finde, Turtles gehören gezeichnet. Punkt. Aus. X-Men gehören ja noch gezeichnet. Nein, die dürfen rumgumpen. Das ist kein Problem. Da gibt es ja jetzt. Ist doch der Matthew Vaughn, gell? Doch, ja, wir haben es mal noch dementiert. Aber haben jetzt haben wir es schon bestätigt wieder? Glaub, nein, noch nicht. Nein, das haben wir noch schon bestätigt. Ja, also der Matthew Vaughn macht jetzt super. X-Men First Class. Hä? Das Prequel zu den X-Men, wo alle noch ganz jung sind. Sogar der glatzköpfige Professor X, meinst du, hat er schon eine Glatze? Mit 30. Muss fast sein, oder? Ja. Komisch. Ja. Andererseits kannst du dir den Schauspieler dir mit Glatzen vorstellen. Nein, irgendwie nicht. James McAvoy als Professor X. Atonement, Wanted und weißt du, der noch mitgespielt hat. Ja. Im Rollstuhl. Last King of Scotland. Natürlich. Genau, ja. Im Rollstuhl. Im Rollstuhl mit... Also mir ist das jetzt... Passt das gar nicht. Dir passt es gar nicht. Nein. Siehst du das? Ich sehe ihn einfach viel zu wenig ruhig und... Und weise vor allem, ja. Also ist ja noch der Anfang, da ist er vielleicht noch ein bisschen draufgegangen, das kann ja schon sein. Aber trotzdem, dass der noch zum Patrick Stewart wird, nehme ich nicht so ganz ab. Irgendwie. Das ist ein bisschen... zu rebellisch. Also die Frage ist natürlich, was sind diese genau für Filme? Tun sie einfach Wolverine jung zeigen und so? Oder Frage ist Anfang von der Schule, oder? Anfang von der Schule, ja. Gut, dann hätte ich den Xavier Lasen, den Patrick Stewart, und einfach irgendwie gesagt, so, ja, der hat jetzt einfach eine Krankheit, der ist so auf die Welt gekommen und darum hockt er im Rollstuhl. Nein, auf die Autorität sehe ich nicht so ganz. Nein, ich glaube auch nicht, dass der auf den Tisch hauen kann. Da haben wir bei Wanted schon ein bisschen Probleme gehabt, dass der sich da durch eine Armee von Agenten schiesst. Und es war zwar cool, aber auch nicht wirklich der McAvoy, der jetzt irgendwie prädestiniert ist für die Rolle. Martyrs. Ich komme mit dem Rüebli-Scheller und ziehe den Hut ab. Das ist gerade ein Twist. Ganz langsam. Ja, das ist ein französischer Film, der vor 2 Jahren rausgekommen ist. Grosse Kontroverse, was darf man jetzt wirklich zeigen im Horror und was nicht. Es werden Leute gequält bis zum geht nicht mehr. Und aber es ist trotzdem, also, hat trotzdem noch etwas. Also, hat wirklich ein es ist schon ein bisschen mehr dahinter als bei einem Saw 6 oder so. Das ist schon so, ja. Ein Film, der also wirklich mitreißt und wirklich wehtut am Schluss. Also, da bin ich, da habe ich dann eine Zeit lang nicht mehr so viel geschwätzt, nachdem ich den gesehen habe. Und ich nicht so gut geschlafen. Es gibt ein Remake. Es gibt ein Remake, ja. Jetzt natürlich US genau. Remake. Jetzt ist die Frage, wird da zurückgeschraubt an Intensität oder? Da wird zurückgeschraubt, ziemlich sicher. Ich meine, du kannst nicht das Gleiche machen in Amerika wie in Frankreich. Glaube ich jetzt weniger. Aber wenn man so die amerikanischen Filme anschaut, die sind ja schon recht. Ja, aber die Franzosen sind immer einen Schritt weitergegangen. Aber die Frage ist ja, das muss ich dann trotzdem, das ist ja dann irgendwie, was Fox ist, glaube ich, dahinter. Also wenn sie es schon für ein grösseres Publikum wahrscheinlich machen. Aber ich denke jetzt, der Film würde vielleicht auch funktionieren, wenn er ein bisschen durch einen Weichspüler gelassen wird. Also die handlungs- und philosophischen Fragen und so. Das bleibt ja dann, oder? Ja, das bleibt und schon, einfach einfach nicht mehr so eindrücklich vielleicht. Genau, ja. Du hast gesagt, du schaust Martyrs nie mehr. Das ist so. Jetzt musst du noch mal schauen, wahrscheinlich. Dann hoffe ich auf einen Weichspürler-Film dann. Also interessieren tut es mich schon. Also interessieren dann wahrscheinlich schon auch, aber die Frage ist ja wirklich, wird es Weichspüler oder wird es einfach in das 1:1 abgefilmt? Brutaler geht es nicht mehr, meiner Meinung nach. Außer wenn man dann wirklich die Rüebli-Szene dann wirklich die Kamera dann durchhebt. Yeah. Aber das hat das dann ja die Franzosen entspannt. Ja. Der Tim Burton ist happy. Ja, so. Fröhlich, so ausgesprochen fröhlich, weiß nicht. Sie Alice in Wonderland. Alice, who the fuck is Alice? Den musst du jedes Mal bringen. Ja. Ich habe eigentlich gedacht, dass sie schon gelaufen mit dem und der ist irgendwie schon lange verschwunden, aber der ist immer noch irgendwie auf der Kinoleinwand rumgeistert gesehen. Ja, irgendwo ist er nochmal. Ist jetzt bei einem weltweiten Einspielergebnis von 1 Milliarde 6 Millionen. Junge. Es gibt nur 6 Filme, die 1 Milliarde Dollar Grenze überschritten haben. Ja. Könnt ihr schnell durch? Platz 6, The Dark Knight. Geil. Genau. Platz 5, Alice in Wonderland. Jetzt neu. Platz 4, Pirates of the Caribbean, Dead Man's Chest. Der erfolgreichste von allen drei. Platz 3, Lord of the Rings, Return of the King. Platz 2, Titanic. Und 1, natürlich Avatar. Jetzt, Alice in Wonderland passt mir irgendwie gar nicht da rein. In die Liste. Also Pirates of the Caribbean 2 auch nicht unbedingt. Ja, ja. Nein. Du könntest für mich auch Titanic streichen, also wenn es so nach eigenem Geschmack gehen. Nein. Also Avatar, Titanic und Lord of the Rings behaupte ich jetzt mal, die werden in 50 Jahren noch geschaut. Pirates of the Caribbean 2 wahrscheinlich weniger. Ja, weniger, ja. Also, das hat mich jetzt überrascht. Ja, mich auch. So speziell ist jetzt der auch wieder nicht gewesen, oder? Alice in Wonderland. Nein, aber der Johnny Depp ist einfach ein Wahnsinnsmagnet. Das ist schon so. Die Frage ist jetzt auch wirklich, ja, ich hoffe verdient halt oder nicht, oder? Als Tim Burton-Fan, dass das jetzt ein bisschen, ihm noch ein bisschen Freiheiten das wäre natürlich schön, Hollywood ja. Für originellere Projekte sozusagen. Wo vielleicht sonst nicht so finanziert werden würde. Also ich meine ja, Sweeney Todd zum Beispiel ist ja ganz toll gesehen und eher ein bisschen abseits vom Mainstream. Das war schön. Ja, haben wir noch einen Trailer zum Anschauen? Eine. Scott Pilgrim versus the World. Never heard of. Ja, dann schauen wir mal. Scott Pilgrim? Hi, I was thinking about asking you out, but then I realized how stupid that would be. That's okay. You seem to sign for this, all right? So do you want to go out sometime? I say yes, will you sign for your damn package? So yeah, 8 o'clock? Come to this Battle of the Bands thing. You have a band? Yeah, we're terrible. Mr. Pilgrim! I'm Ramona's first evil ex-boyfriend. What? Wait, we're fighting over Ramona? Didn't you get my email explaining the situation? I skimmed it. Da gibt's anscheinend ganz viele Fans von dem. Ja, ich bin so gerade auch einer geworden. Ich bin gerade auch einer geworden. Das ist eine Comicbook-Serie. Und das sieht so ein bisschen richtig. Ja, das, kann man das mit Kick-Ass vergleichen? Ein bisschen so. So ein bisschen romantische Kick-Ass, so bisschen, ja. Ja, so ein bisschen. Michael Cera als Teenie und wo gegen die Ex-Freunde von seinem neuen Schwarm muss gehen prügeln. Und das sieht glatt aus. Das sieht sehr glatt aus. Regisseur muss man vielleicht noch sagen. Der Edgar Wright. Hot Fuzz. Und Shaun of the Dead. Da kann man sich darauf freuen. Also, im Trailer wirklich sieht völlig Bananen aus. Also, wie früher bei den Gameboy-Spielen. Genau. Ich kann wieder das Leben und Spezialschläge tue ich jetzt noch austeilen. Ja, das ist doch die eben Zombieland, Kick-Ass, die Schiene. Hippie-Schiene. Mhm. Aber da freue ich mich drauf. Du kannst den wahrscheinlich noch vor mir schauen. Mhm, genau. Ja, in den Staaten. Ja, wird schön. August wird schön. So. Puh, ich meine, was haben wir jetzt, hä? Jetzt fangen wir erst an. Jetzt da. Jetzt fangen wir erst an. Sex and the City, eine Serie um die vier Figuren. Komm jetzt, geht das aus dem Kopf? Miranda, Carrie, Samantha und die vierte. Charlotte. Ja. Charlotte. Vier Frauen, die gerne Kosmos trinken, Schuhe kaufen und mit Männern ihre Geschichten machen. Vier Stereotypen, verschiedene wahnsinnige Erfolge. Der erste Kinofilm gesehen. Den habe ich gesehen auf DVD und war überrascht, dass du nicht eingeschlafen bist. Dass das ein 3-Sterner war. Also ich meine, das war okay. Das hat sogar noch ein paar schöne Momente gehabt, romantische, und es war noch rührig. Und die Frauen haben eindeutig, ich meine, die leben die Rolle und haben ihren Spass daran. Und es ist noch lustig zuzuschauen. Und jetzt kommt mit Sex and City 2 die Fortsetzung. Und da hören wir doch mal 3. One week in Abu Dhabi, all expenses paid. I've always been fascinated by the Middle East. You know, desert moons, Scheherazade, magic carpets. Like Jasmine and Aladdin? Yes, sweetie, just like Jasmine, but with cocktails. It really is exciting. When are you gonna go? I don't know. When can you all be free? Wenn ich jetzt gerade gehört, dass die hier nach Abu Dhabi gehen. Kann die auch gehen? Ja? Wieso? Ja, ist doch schön, oder? Ja, nein, ist noch schön. Sonnig, oder? Sonnencreme nicht vergessen. Genau. Aber durch irgendeinen Scheich werden sie dort eingeladen und völlig blöd. Also, Der Film geht 145 Minuten, nicht noch. Oh Gott. Die Serie ist eine halbe Stunde gegangen, das heisst, es sind etwa 5 Folgen am Stück. Der erste Teil in New York, von da mit der Schulhochzeit. Und das ist relativ amüsant. Liza Minnelli tut noch einen Beyoncé-Song coveren. Werden Kotztüten vor dem Kino noch austeilt. Das ist also noch ganz lustig. Sobald sie aber auf das Abu Dhabi gehen, ist dann, also, ist dann einfach fertig. Fertig. Genau. Also es folgen dann diverse Witze über sehr, sehr zeitgemäß über Burkas und die dilettantischen Frauen gehen einfach dort über wie blöde Amerikanerinnen und achten sich nicht über Kultur und benehmen sich als einfach absolut hassenswürdige US-Trash, Figuren, genau. Und das wird dann zelebriert und der Film funktioniert am besten. Also ich meine, was ja Frauen wahrscheinlich in Scharen dorthin lockt, ist so ein bisschen das, die Frauenfreundschaft, oder? Und natürlich die Haufen Kleider und Schuhe. Und ja, genau, so das, aus, ja, genau. Und das auch wird oft in Zeitlupe. Also ich glaube, da hat es schöne Sachen. Also ich kenne mich ja da nicht aus. Du hast dann ein paar Sachen in Kleider schon bestellen. Ja. Nein, es gibt am besten gefallen mir Kirsten Davis als Charlotte und Cynthia Nixon als, komm, sag mal's, Miranda. Die zwei sind beide Mütter geworden und die haben noch so schöne Gespräche über das Muttersein und so. Das kann man noch durchgehen lassen. Und Kim Cattrall als Samantha, die einfach alles, was sich bewegt, will ins Bett legen. Das ist einfach eine Karikatur und so überzeichnet von. Da sehne ich mich zurück zu der Kim Cattrall in den Anfang in den Police Academy Film und in Big Trouble in Little China. Ja, lassen wir doch nochmal einen Ausschnitt. Very, very nice. And it's engraved. Me and you. Just us two. Your gift is in the bedroom. There better be something in there I haven't already seen. Wer mir gefallen hat, ist der Chris North als Mr. Big. Das ist so ein bisschen die Identifikationsfigur für die Männer, irgendwie, hat man das Gefühl. Weil Carrie, Sarah Jessica Parker, metzelt immer an ihm um. Dabei ist doch eigentlich ein Lieber, aber sie ist einfach nie zufrieden. Aber der Frau hat es gefallen, also ich bin im vollen Kino gesehen und die haben geäußert und da. Ja. Und bei mir gibt es 2 Sterne. Fürs Geäußern? Für ein paar schöne zwischenmenschliche Momente. Und eben einfach das mit dem Kultur, also das hat mir gar nicht gepasst. Und dann am Schluss müssen sie noch pressieren auf den Flug. Und zwar ist das Problem, wenn sie diesen Flug nicht verwünschen, müssen sie nachher in der 2. Klasse fliegen. Oh mein Gott. Und das ist einfach so, ja, die Figuren sind mir halt einfach nicht nach. Also, ja. Aber ich meine, ich habe es probiert. Ja, das finde ich schön. Gell? Ich habe nicht so viel Mut gehabt. Ich dachte, ich bleibe daheim und dann nach dem Geschichtsbuch umschneiden. Ah ja. Ja. A Nightmare on Elm Street. Ja, gross geflucht haben wir letzte Woche. Genau. In keinem Huren Gott, verdammten Kino läuft genau. Auf Englisch. Darf ich dir da eine schöne Inhaltsangabe vorlesen? Ungeniert. Wollen wir das machen? Machen wir das, ja. In der neuen Auflage vom Horrorfilm A Nightmare on Elm Street terrorisiert der schrecklich entstellte Killer Freddy Krueger ahnungslose Teenager in ihren Träumen. Auch Chris und der Jesse sind betroffen. Damit ist mir alles gesagt. Der Erfolgsproduzent Mike Nier. Egal. Es ist eine neue Verfilmung von A Nightmare on Elm Street, der Klassiker von Wes Craven, wo du das erste Mal gesehen hast, der letzte. Und dann lassen wir doch gerade mal rein, was du dazu gemeint hast. Auch ein Remake kommt das Jahr nach A Nightmare on Elm Street über. Ich habe jetzt endlich die Bildungslücke geschlossen. Ich habe die DVD von Mark bekommen und gestern. Ja, danke. Ja. habe ich den gestern geschaut und ich muss wirklich sagen, wow. Wow. Hat es dir gefallen? Das hat mir sehr gefallen. Mal. Genau richtig, schön. Atmosphäre ist dicht, es ist schön aufgebaut, schöne Schockmomente, zwar ein bisschen trashig mit den langen Armen. Das ist ein super Effekt. Das ist super, ja. Bei einem Photoneffekt-mässig. Einfach so und dann hockt der Freddy dort. Sehr witzig gemacht. Nimmt sich wirklich Zeit für einen Horrorfilm. Nicht heute, wo einfach nur noch das Blätter aus der Szene gereiht wird, sondern nimmt sich wirklich Zeit für seine Figuren und baut das schön auf. Und all die ganzen Legenden um den Freddy wird dort eigentlich ja, so schön begründet. Dort. Und dann mit den Sequels wieder ein bisschen kaputt gemacht. Gut, wobei, ja, es schwankt. Also der erste Teil war gut, der dritte Teil auch. Also eigentlich immer wieder, wenn es Craven dabei war, oder, ist es gut gewesen. Aber nach einer 2 und nachher alles zwischen bis zu 3 und 7 ist eigentlich auch nicht gewesen. Aber das 2 ist fast schon kultig. Weil es so scheiße ist. Ja, das ist also wirklich der absolute Tiefpunkt. Ja, aber meinst du, das funktioniert jetzt heute noch mit Michael Bay dahinter, oder? Das ist eine schlechte Idee. Ich habe sein Texas Chainsaw Massacre gar nicht mal so schlecht gefunden. Das ist der erste, den er mit seiner neuen Produktionsfirma Platinum Dunes. Genau, wo er es finanziert hat. Und ich bin vor allem gespannt auf den Rorschach als Freddy. Ich würde sagen, das Thema ist immer noch unheimlich. Ich meine, ich habe mich gestern jetzt auch geruselt und so. Bin gespannt, was daraus wird. Aber die ersten waren nicht so positiv. Ja, wir sehen es in 2 Wochen gut. 2 Wochen. Also rein trailermässig und von den Albträumen her können sicher sehr viel daraus machen, rein vom Visuellen her. Daher bin ich auch gespannt drauf. Schön, schön, gefällt mir. So, das Remake jetzt, hä? Mhm. Da müssen wir darüber reden. Ja. Das ist also. Unter der Regie von Samuel Bayer. Willst du den Schal führen? Nein, ich lasse den Schal liegen. Okay. Erst im August nehme ich nicht dafür. Ist jetzt das also die Michael Bay-isierte Version von... Hast du jetzt sehr schön gesagt, Michael Bay-isierte. Yeah. Das trifft es halt noch sehr gut. Da gibt es... doofe Figuren, doofe Story. Schöne Atmosphäre. Schöne Menschen. Aber sonst eigentlich alles sehr. Also ich bin nicht so streng. Also du mal wettern, damit ich dir jetzt sprechen oder ja, dann hören wir doch zuerst mal schnell in den Ausschnitt rein. You really shouldn't fall asleep in class. Hi, Chris. Who are you? You look just as beautiful. As ever. You have nothing to worry about. This won't hurt. One little bit. Ja, du, also. Nicht einschlafen, gell? Nein. Oh, schön aufpassen. Gut, wie noch machen. Also. Hauptproblem von der ersten Halbzeit, es geht um. In der ersten Halbzeit geht es einfach um zwei Leute und die werden so ins Zentrum hineingestellt und die werden Chris. Gemeuchelt. Genau, die Chris zum Beispiel. Und das ist einfach so eine dumme Zwetschge, sorry. Aber sie ist grösser als alle Erwachsenen im Film. Nein, es ist einfach wieder mal typisch Michael Bay, man stellt doch irgendwelche Themen. Und das ist auch so ein Problem. Aber gut, Problem, wer jetzt das Original nicht gesehen hat, der weiss nicht, dass Nancy eigentlich die Hauptfigur ist am Anfang. Ja. Das finde ich eigentlich noch cool. Dass es einfach jetzt ein anderer Mittelpunkt gestellt wird und dann einfach es wechselt ja dann? Also. Ja, es wechselt dann schon, aber irgendwie hat man da keine Figur, mit der man sich kann identifizieren kann. Es ist einem scheißegal, vor allem die Chris ist einem scheißegal. Das ist typisch Tussi aus Amerika, wo jetzt einfach niemand interessiert, weil er dumme Zwetschgen ist. Und einfach, ja, oh mein Gott, die Horrorsequenzen sind nicht wirklich Horror gewesen. Es hat ein paar gute Atmosphären drin gehabt und so, aber die Schockmomente alle verschenkt. Der Freddy sieht hundsmiserabel aus. Nein. Jetzt mal einen Moment. Moment. Lass mir doch mal Katie Cassidy, die Chris spielt, selber etwas sagen. It was really fun. It was a great experience. It was probably one of the most difficult things that I've ever shot. Just because physically and emotionally my character just happens to be always in the worst situations possible. And always you know, a wreck. And I got to do some of my own stunts, so that was fun. Got in a, hooked in a harness and thrown around a room. Also, die Chris hat nicht gefallen. Jetzt, der Hauptfigur ist ja eigentlich der Freddy. Also Hauptfigur. Also, jo, ja, da, was die es wird Faszination mit dem ja, genau. Man ausmacht. Gespielt vom Jackie Earl Haley. Ja, mit dem Rorschach. Genau, Tim Rorschach. Der hat im richtigen Leben mega so feine, hohe Stimme. Hast du gewusst? Nein, nicht gewusst. Lass mal. This film's gonna be a bit darker, a bit more serious. And I think we're gonna learn a bit more about Freddy than we had prior. I mean, there's a lot of lore to the guys over the 8 films, but looking back at that very first film, I think we're kind of, to me it feels like we're pretty close to that first film, but yet they're doing a lot more with it, if that makes sense. Also, der Freddy. Jetzt kommen wir zum Design von Freddy. Ja. Da hat man jetzt in die realistische Ecke gehen und da Brandopfer studiert und so weiter. Und ist das gefürchig, wie das aussieht? Das ist überhaupt nicht gefürchig. Das sieht billig aus und misslingt eigentlich völlig. Meine Meinung. Ich vergleiche den immer noch gerne mit The Sixth Day, mit diesen Klon, die nicht ganz fertig sind. Ja. Du hast noch einen anderen guten Vergleich gebracht. Der Gary Oldman in Hannibal. Genau, ja. Sieht ein bisschen so aus. Also ich finde das noch cool. Ich finde das doof. Nein, so mit Realität muss also man also ich habe ein Problem gehabt, dass er zu klein ist, der Jackie Earl Haley. Also das ist überhaupt nicht gefährlich. Und dann seine Stimme, die ist recht cool. Ja, ja, die Stimme hat er gut. Yeah. Ja, ja, das ist super. Aber es ist wieder die Rorschach-Stimme. Einfach noch ganz klar, er hat einfach ein paar Whisky getrunken und hat dann 1000 Zigaretten geraucht und dann hat das jemand gehabt. Jetzt, die grösste Änderung ist ja eigentlich die Backstory. Dass er nicht mehr ein Kindermörder ist. Sondern ein Kinderplager. Sondern ein Kinderplager, also ein Pädophile. Ja. Und die Leute, die noch... Also Spoiler! Die Leute, die noch in den Träumen verfolgt, die sind früher noch von ihm missbraucht worden. Mhm, genau. Da hatte ich ein bisschen Mühe gehabt. Ja, ich auch. Also erstens mal... So blöd es nicht, ein Kindermörder ist immer noch besser als ein Kinderschänder. Also, das ist schon ja, so. Also, ja. Wenn wir jetzt überstreiten, ja. Ja. Nein, aber ich meine, so als Zuschauer von einem Film ist ja das noch weiter weg, vielleicht ein Kindermörder. Ja, ja. Ja, eher. Den kann man eher noch als Protagonist ansehen, sozusagen. Als wenn er dann einfach da so gruselig an die, genau, ja, an die Leute angeht. Was sind zwar natürlich wieder Spur und heimlich und realistischer vielleicht. Ja, aber ich habe dann, es wird nachher damit begründet, die Kinder, die vier Kinder, also vier Teenies, um was es schlussendlich geht, die können sich nicht mehr daran erinnern, die Vergewaltigung. Das ist ein bisschen komisch, weil die ganze Schule ist ja dann eigentlich in Mitleidenschaft gezogen worden, ja. Er war ja der Gärtner gesehen an dieser Primarschule. Mhm. Und dann hat er die Kinder geplagt und dann haben die Eltern haben dann gelüncht. Also dann hat er dich in Angst gesetzt und dann hat er dann so ein schönes Pizza-Gesicht bekommen. Aber das habe ich ein komisch gefunden, dass die das alle nicht mehr sich erinnert haben. Ja, das ist sehr komisch. Auch nachdem er noch 100 Mal in den Träumen gefragt hat, remember me. Spätestens, ja. Ja. Aber eben Kinder verdrängen das halt vielleicht. Aha. Was mir noch gut gefallen hat, ist die Musik. Modernisierte Version von dem Synthi-Soundtrack aus den 80ern. Jo, ich bin fast dazu geneigt, dem 3 Sterne zu geben. Nein, ich bin... Ich habe das sehr schön gefunden, zum Beispiel, wo das Schulzimmer so in Asche sich verwandelt und hat wirklich schöne so stylische Momente gehabt. Es hat schöne Momente an diesen Szenen, wo sie ins schneiende Zimmer reinkommt. Das ist schön gemacht. Genau, verschrocken bin ich auch zweimal vielleicht. Ja, immerhin, oder? Immerhin. Aber es ist einfach nicht mehr so gefühlig wie das Original. Es ist austauschbare Charaktere. Am schlimmsten die Szenen vom Original, die nachgemacht werden. Da sieht man, wie effektiv die eigentlich mit weniger Mitteln gemacht worden sind, oder? Ja, das ist zum Beispiel, so wenn er da hinter dem Bett führen kommt, das ist jetzt so ein The Mummy CGI-Effekt. Ganz schlecht gewesen, ganz schlecht, ja. Und das in der Badewanne, es ist nicht mehr das Gleiche, gell? Nein, ist nicht mehr das Gleiche. Also ich gebe 2 Sterne, komm. Eben doch, aber der Jackie Earl hat mir halt gefallen. Ja, der ist cool, aber schlussendlich ist es einfach wieder und ein Slums-Remake. Und ich habe es noch cool gefunden, dass sie... sie haben eine kleine Mischung versucht zu machen zwischen dem Freddy aus den Sequels, der so die One-Liner bringt und so, und dem Freddy aus dem Original, der ja eher einfach böse drauf war. Mhm. Aber ich sage eins, der Film wird schnell wieder vergessen werden. Der Film wird irgendwo wieder verschwinden. Kein Sequel mehr? Nein, das glaube ich nicht, dass es irgendwie plötzlich ein Sequel gibt. Für das ist er einfach wirklich schwach, obwohl es ja eigentlich der Hollywood-Produzent scheißegal ist, ob der Film jetzt gut ist oder schlecht, solange Stutzi spielt. Nightmare on Elm Street, auch von mir zwei Sterne, sehr schwach. Man hat wirklich eine Chance verpasst, das einfach zu updaten. Ist langweilig. Wir gehen aufs Land. Ei, ei, ei, sind wir Landeier? Hey, jo. Wir gehen zu The Crazies. Gehen wir freiwillig? Ja, wir müssen ja sagen, wir sind nicht crazy. auch hier haben wir jemanden, der das Original schon gesehen hat. Mhm. Das ist das Dominik. Ja. Und ich würde sagen, lass mal, was er dazu meint. Dominik, was hast du rausgeschaut? Was habe ich geschaut? Also ich habe The Crazies geschaut. Also ich habe einfach gesehen, kommt demnächst so ein Remake raus. Und so eine Erfahrung ist das Remake meistens schlechter als das Original. Das habe ich mal das Original ausgegraben aus dem 1973. Das ist einer der ersten Filme vom Vater aller Zombie-Streifen, George R. Romero. Ja, das war schon mal der Mark auf der Welt gewesen, dann, ne? Nein. Ja, ich auch noch nicht. Aber also einfach der Film selber hat damals nicht mal so Erfolg gehabt. Erst mit den Zombie-Streifen ist er mal in die Kinos gekommen. Wirklich breite Dings. Gut, das ist richtig Nostalgie wert. Sie haben, ich glaube, nur für 200.000 Stutz haben das Ding gedreht. Und merkst du richtig, sie sind arg an der Grenze gewesen, aber eigentlich rein Story und das Szenario ist echt noch gut. Also einfach so ein Flugzeug stürzt ab mit einer Biowaffe in der Nähe von einem Dorf. Oder? Und dann marschiert einfach das Militär mit dem Holzhammer rein und versucht das entsprechend ein bisschen unter Kontrolle zu bringen. Die Bevölkerung tut sich natürlich wehren und so gibt es ein paar Konflikte. Aber insgesamt ist das, man merkt einfach, es ist uralt, also 1973, und es ist für sehr wenig Geld inszeniert. Das ist teils fast unfreiwillig komisch. Und von dem ist es ein bisschen schade. Ich habe dem Ganzen jetzt so 3,5 Sterne gegeben. Findest du es nicht ein beklemmendes filmisches Kleinod? Ich finde es herzig, wenn man sich für die Horrorgeschichten interessiert und mal so ein bisschen schauen, wie man früher einen Film gemacht hat. Aber es ist nice to have. Ich finde es herzig, aber so eine Perle habe ich jetzt leider nicht gefunden. Aber freust du dich jetzt trotzdem aufs Remake? Oder? Ja, ich bin gespannt, was sie daraus machen. Also Potenzial steckt viel drin mit Sozialkritik und so. Der Konflikt zwischen dem eiskalt kalkulierenden Militär und der. Jetzt hast du das Remake von Breck Eisner. Mhm. Jetzt, toller Regisseur von einem Film namens Sahara. Ja, wirklich cooler Film. Einfach cooler Film. Einfach ein fertiger. Nein, Welt. Einfach cool. Nein, komm jetzt, Matthew McConaughey und Penelope Cruz und... Der Zahni. Nein, der Steve Zahn und die Bötli-Verfolgung. Das hat einfach Spass gemacht. Ja, das ist lustig gewesen, aber ja, das ist einfach ein Nuller gewesen. Nein, das ist ein cooler Film. Mehr über die 3 Sterne kommt er wieder. Mega cooler Film. Typisch wie 4,5. Nein, 3. 4,5. Ein perfektes Beispiel für einen durchschnittlichen Film. Gar nicht durchschnittlich. Mal durchschnittlich. Wieder mal altmodisch inszeniert, Action Adventure. So richtig Jewel of the Nile mässig. Und nein, einfach toll. Aber wir sind jetzt bei The Crazies und die Zusammenfassung haben wir ja jetzt schon gehört von unserem Kollegen Dominik. Hier ein Ausschnitt aus dem Remake. Judy, what does it mean? They're checking for elevated temperatures. Well, Farnham was bleeding from the nose, so was Rory. Well, cerebral hemorrhaging, it's gotta be some kind of virus. I'm a sheriff. She's a doctor. I know these people. What is going on here? Would you just tell us what's going on? Maybe we can actually help you. So, der Marc hat wieder Luft holen, nachdem wir jetzt gerade etwas... Yes. Geht's wieder? Kannst du wieder ein bisschen schnarchen. Jetzt kann ich wieder schnarchen, aber... Ja, gut, also. The Crazy ist eben das Remake jetzt. In der Hauptrolle der... Timothy Elephant. Genau, der Herr der Ringe-Fan. Dann Drada Mitchell und ein paar andere Leute spielen dort mit. Ja, also es geht wirklich um die Plage und ich finde das einfach cool. Das war jetzt ein cooler Horrorfilm gewesen, wenn wir gerade noch schnell ein kurzes Fazit abgeben. Ja, also das ist jetzt wirklich gerade, wenn du Nightmare Beispiel siehst, was nicht stimmt mit dem modernen Horror, ist das ein Beispiel, wie man da innovativ kann sein. Halt auch, weil es ist Retro, die Inszenierung. Ja, ganz klar. Aber was mir so crazy ganz gut gefallen, ist die Atmosphäre. Die hat einfach funktioniert, was jetzt mit Freddy überhaupt nicht funktioniert hat. Die Atmosphäre ist perfekt. Ich meine, und auch ein langsamer Aufbau, ja. Genau, ganz, er fängt eigentlich Frieden von Eierkuchen an und steigert sich dann von Minute zu Minute, bis dann wirklich totale Endzeitstimmung herrscht. Und das ist von A bis Z schön aufgebaut und cool. Ist scheiße, dass wir die gleiche Meinung haben. Ja. Ja, das ist nicht ein Zeichen. Aber die Spannung ist eigentlich konstant. Er hat ein paar Hänger, finde ich, mit einem Subplot mit dem Deputy. Der Timothy Olyphant spielt ja den Sheriff. Dort habe ich auch gefunden. Da weiss ich jetzt, wie es weitergeht. Überhaupt weiss man eigentlich, wie alles weitergeht. Ja. Das ist eben das Erstaunliche, man weiss eigentlich, wie es weitergeht, aber es ist trotzdem spannend, oder? Das ist schon so. Ich finde aber schön, der Film hätte können aus drei Spannungsfeldern hätte können seine Spannung beziehen. Nummer eins, die Crazies, also die verrückt gewordenen Landarbeiter. Spannungsfeld Nummer zwei ist das Militär, wo sie in der Zeit können einsacken konnten. Schlussendlich sind einfach eine Handvoll Leute einfach unterwegs, die dann wirklich versuchen, zum Beispiel von den Crazies vom Militär wegzukommen. Und Spannungsfeld Nummer drei ist eben, dass sie in einer Gruppe plötzlich einer infiziert werden und dann auf die anderen können drauf losgehen. Dazu hat auch der Regisseur Breck Eisner etwas zu sagen. What the Crazies does, which I really enjoy about this movie, is that anyone in town could be infected with this disease and you don't know it. And it could be your wife, it could be your husband, it could be your best friend, it could be your mother, your father, your kid, anybody who happens to have consumed the water at the wrong time can get this disease and slowly becomes mad. And the idea of taking these people who are incredibly close to you, who are your closest, dearest friends and relatives, and suddenly turning them into homicidal maniacs who might go after to try and kill you or might just become crazy in some non-violent way. That's what I really, really responded to in the movie. Yo, crazies? Das ist cool. Das ist cool, das ist spannend, das ist actionreich, es ist einfach, man ist ein paar Mal verschrocken. Einfach wieder mal ein wirklich guter Horrorfilm. Ich habe in letzter Zeit sind wir nicht gerade beschenkt worden mit guten Horrorfilmen. Nein, ja, überhaupt nicht. Ich meine, was ist der letzte gute gesehen? Also, da muss man schon irgendwie auf kleinere DVD-Premiere suchen, dass man da noch etwas findet. Im Mainstream ist ja da schon. Ja, der Decent wäre, glaube ich, ziemlich das letzte gewesen, oder? Drag Me to Hell, aber das ist halt eine Horror-Komödie. Ja. Paranormal Activity natürlich. Nein, ich nein. Da diskutieren wir nicht mehr. Nein. Okay. Nein, aber The Crazies, denke ich, wird Mühe haben, ein Publikum zu finden. Meinst du, und wahrscheinlich erst auf DVD dann richtig. Aber okay, ja. Wäre schade, ja. Ein Film, was wirklich verdient hätte. Das sollte man wirklich im Kino eigentlich schauen, fährt auch ein mit gutem Sound und... Es ist einfach so ein Geheimtipp bei Kick-Ass, also vor ein paar Wochen. Also einfach ein Film, der super ist, aber dann wieder kann ich nicht mal schauen. So die Folksongs und auch die ganz eben die ländliche Atmosphäre ist einfach... Ja. Das sind nicht wirklich Zombies. Die Crazies. Die Menschen, du und ich. Menschen, die ein bisschen durchdrehen und... Das macht es noch ein bisschen beängstigend und es hat vor allem so... Also coole Momente richtig drin. Also und Timothy Olyphant macht sich gut. Das ist seine erste so ganz Hauptrolle, die wir gesehen haben. Ich glaube, der Hitman war natürlich auch, gewesen, oder? Ja. Das habe ich verdrängt. Du hast verdrängt, ja. Und sonst auch natürlich ein Bösewicht in Die Hard 4 auch sehr schwach gewesen. Ja. Bei Dreamcatcher hat einer von den vier Gründen gespielt. Scream 2 natürlich. Genau, ja. Crazies, Sternenbewertung. 4 Sterne, schlussendlich von mir. 4,5. Ich spiele nachher mit dem Gedanken, nachher rauf zu gehen. Ja. hat aber inzwischen ein Problem. Wie gesagt, die hängen. Du gibst mir gerade einen Anstoß. Ich gebe dir gerade einen Anstoß. Schau jetzt, was ich mache. Hä? Komm, beschreib's. Du gehst jetzt auf outnow.ch wo sie heisst, geliebt die Heimseite. Jetzt geht er bei den Crazies schauen. Drückt dann bei den Bewertungen. Und er macht 5 Sterne. Der Marco macht 5 Sterne. Damit kommt jetzt momentan auf 4,0 Sterne. Vorher war noch bei 3,9 gewesen. Ja, danke dir. Doch. Doch, mal. Doch, da muss ich 5 geben. Da musst du wirklich 5 geben. He. Ich glaube, jetzt, wenn ich es nochmal so zurückdenke. Ja, das ist wirklich eine. Das ist wirklich, ja. Ich spiele jetzt auch mit den Gedanken. Du wolltest jetzt auch 5 geben? Ja. Oder bleibst du bei 4? Da bin ich dann DVD rein, würde ich dann nochmal urteilen. Okay. Jetzt sind wir schon bei einer Stunde, gell? Da werden wieder Leute freuen. Ja, und Koppel, haben wir noch wie viele Filme? Eine. It's amazing how much you can get done when you've got a simple purpose guiding you through life. On my own. Stand against the wall. Jeanette, empty your pockets, dump out the handbag. You want a hit? Yes. Where the sun always shines. What are these iguanas doing on my coffee table? There ain't no iguana. Yeah, there are. Ain't no iguana. Where's the 15,000? Put that gun away. Kill all of you. To the break of dawn, baby. You know the people are friendly there. You think these guys care you're a cop? Bad Lieutenant, Port of Call, New Orleans. Ein spannender Cop-Thriller, sagt uns der Flyer. Dem ist aber, ist ein komplizierter Film. Ist wirklich kompliziert zu beschreiben. Also grob gesagt geht es um Nicolas Cage, ist ein Polizist in New Orleans, rettet einen Gefangenen vor dem Hurricane Katrina, kommt ins Wasser runter und zieht sich dabei eine Rückenverletzung rein und muss ab dann schwere Medikamente nehmen und wird dann drogenabhängig auch von allen anderen Drogen. Kommt dann ein Mordfall über und geht dort nachforschen. Ja, das ist so etwa, ja. Jetzt, aber das ist Werner Herzog, das ist ein Kritikerliebling. Mhm. Viele Dokumentarfilme gemacht vor allem. Dann Nosferatu und Fitzgeraldo mit dem Klaus Kinski. Und in letzter Zeit Rescue Donner mit dem Christian Bale. Mhm. Das ist jetzt schwierig. Das ist wirklich sehr schwierig. Weil eine Parodie ist ja eigentlich... Ist es eine? Es ist ein absichtlich schlechter Film. Mhm, genau. Man müsste irgendwie so umschreiben. Das ist schön kalkuliert. Von mit dem Nicolas Cage in der Hauptrolle. Und da hat es wirklich einfach... Der Typ ist also so durchgedreht, das geht da richtig Taxi Driver, einfach noch hoch 10. Genau. Und das Lustige ist, der Nicolas Cage parodiert eigentlich seinen Hang zum Overacting, wo er in anderen Filmen wie Knowing oder weiss nicht was macht, treibt er da einfach auf die Spitze. Genau, ja, es macht wirklich Spass. Also, perfekt. Ich kann mir keinen anderen Schauspieler vorstellen für die Rolle von dem Battle 10 aus der Cage. Er ist wirklich herrlich und ich bin bereit, so wie zu sagen, wirklich seine beste Rolle sein. Und Lord of War. Und was erstaunlich ist, ist, dass er so abscheuliche Sachen macht, wo wirklich moralisch völlig verwerflich sind. Und irgendwie ist mir dann trotzdem wieder dabei. Ja, also das ist... Und nein. Es war eine Gaudi. Es war eine verdammte Gaudi. Aber es ist schwierig. Es ist wirklich schwierig, ja. Weil man muss den Film irgendwie richtig verstehen. Der Film hat eigentlich selber grundsätzlich keine Story. Er hat nicht wirklich eine Story, oder? Ich meine, er verfängt verschiedene... Die Story hat er ja eigentlich vom normalen, korrupten Cop-Drama. Ja, das schon, aber eine Hauptstoryline gibt es nicht. Dann mache ich das. Ja. Es geht ja eigentlich, man meint zwischen, es geht wirklich um die Aufklärung von einem 5-fach-Mord. Dann aber irgendwie behandelt er den einzigen Zeug, den seit letzten Jahr schon, oder? Und ist dann einfach scheißegal. Und es scheint auch dem Herzog ähnlich scheißegal zu sein, den Fall irgendwie aufzulösen. Da kommen jetzt wieder minutenlange Einstellungen von Alligatoren und irgendwelchen Leguanen und. Einfach total scheiße eigentlich. Genau. Aber ja, der Film hat irgendetwas. Und der Exhibit, den finde ich auch lustig in dem Film. Ja. Und der Schluss ist ja sensationell, dort, wo er im Büro hockt. Mhm. Also, die wir schnell abschließen, damit wir dann noch ein bisschen spoilern können. Ja. Ich bin da ähnlich wie bei The Crazies, noch zwischen 4 und 5 Sternen. Mhm. Weil wenn man so zurück... Es ist wirklich... Ich habe das Gefühl, der Battle Tender müsste ich fast noch das zweite Mal schauen. Ein Film, der könnte, man darf es nicht sagen, recht einen Kultstatus erreichen. Ja, wenn man dann wieder mal endgültig mal verstehen könnte. Und ein Audiokommentar vom Herzen wäre sicher auch mal nicht schlecht, oder? Lust. Was er genau damit gemeint hat. Ich bleibe jetzt mal bei 4. Ich bin momentan auch bei 4 zu Hause. Ich habe mir gestern noch mit dem Gedanken gespielt, 3,5 eventuell. Ah ja, 3 ab 3. Ja, mal noch. Wieso? Ja, aber ich habe jetzt mal noch darüber geschlafen und eigentlich gibt eigentlich, es gibt fast alles Sinn eigentlich in dem Film, oder auch doch nicht. Und irgendwie so das, es war einfach schräg gewesen und eigentlich unterhaltsam, hat es zwischendurch ein bisschen hängen. Die Spielzeit von 2 Stunden ist mir fast zu lang. Yeah. Aber es hat Spass gemacht und ich werde sicher noch mal schauen und dann, ja... Wie auch vorher beim Deer Hunter oder beim Spiel des Lebens vom Tod, ich wahrscheinlich beim zweiten Mal schauen, die Wertung noch raufgehen. Spoiler. Spoilers zu Battle Tenant, Port of Call, New Orleans. Also es gibt ja so einige... Also eben, der Schluss hat mir wahnsinnig gefallen, wo er dort im Büro sitzt und dann einfach alles... Alles läuft, wie wo der Chef kommt am Schluss so richtig in die Kamera rein, strahlt ihn an und sagt, wir haben das Beweisstück gefunden. Und er wird einfach, er macht nur Scheiße, benimmt sich völlig daneben und wird einfach für alles belohnt am Schluss. Ja. Also, jo, ja, das ist einfach schön. Mein Ansatz, ich habe das alles ernst genommen. Ich habe wirklich gedacht, dass, okay, das ist einfach eine Kritik am Polizeisystem, die können das wirklich so tun, wie sie wollen. Du hast aber einen anderen guten Ansatz gebracht. Nämlich? Ah ja, dass das vielleicht auch noch zum Drogentrip gehört. Mhm. Dass er völlig abgefuckt irgendwo im Strassenrand liegt und sich das alles nur noch einbildet. Weil es ist ja dann auch so, nachher macht ja wieder das Gleiche ein Jahr später. Mhm. Und dann kommt noch, also es ist sowieso absurd und surreal und da weiß man nie so genau, was ist jetzt da. Und natürlich das Highlight, wo er eine alte Frau bedroht, indem er ihren Sauerstoff wegnimmt. Und also das kann jetzt wirklich nochmal, also Nicolas Cage ist da einfach. Also dann hat es einen Moment, wo man eine Seele sieht, breakdancen. Oh ja. Von den Gangs. Shoot him again. Genau. His soul still dancing. Und das dann noch so mit so Mundharmonika-Musik unterlegt. Ja, also, der Soundtrack ist so herrlich. Also ich weiß es nicht, wenn man jetzt hier einfach so reinsitzt und denkt, dass sie ernst genommen, dann fragt man sich, was soll das? Ja. Ja, aber Werner Herzog, der hat da richtig. Es ist aber noch schwierig, irgendwie, weißt, die Hirnaktivität zu koordinieren. Weißt, ja. Soll man einfach ganz abstellen? Das ist auch nicht der richtige Weg. Soll man die ganze Zeit voll wirklich dabei sein? Ist auch nicht der richtige Weg. Irgendwo ist es dazwischen, weißt, irgendwie so doch dabei sein, aber auch denken, was ist das für ein Blödsinn? Komm, ich stelle jetzt hier ins nächste ab. Schwierig ist, was ist das Zielpublikum? Ganz klar, ja. Er läuft jetzt im Riffraff, im Arthouse-Kino. Ja. Das ist wahrscheinlich schon richtig. Ja, ich glaube ich auch. Ja. Und wahrscheinlich werden da Mainstream-Leute, die normalerweise Kitax-Kino gehen, werden reinlaufen und denken so, was ist das gewesen? Andererseits ist es dann wieder so, weil jetzt der Name draufsteht von Werner Herzog, wissen wir, dass das nicht... Leichte Kost ist. Und dass das nicht, nicht unabsichtlich ein Zeichen ist. Mhm. Oder? Ja, natürlich kann der Werner Herzog kann es vielleicht also sich irgendwo in einem Hinterdeckel denken, so, es geht ihm gar nicht in den Film. Genau. Können alle wieder interpretieren. Ja. Aber ich glaube, so einfach schlicht ist der Werner ja wieder nicht. Also, es ist ein interessanter Film, durchaus. Und ich kann ihn empfehlen, eigentlich. Ja, ich auch, aber man muss ja wirklich... Man muss fast wissen, was man sich eigentlich einlädt, oder? Aber ich meine, Mami würde mir jetzt dann nicht empfehlen, wahrscheinlich. Weniger, nein. Ja. Die hat weniger Freude daran. Ja. Papi vielleicht. Ja. Ja, ihr. Aber es ist halt vielleicht, ja. Es ist eigen, sehr eigen. Es ist irgendwie so eine Mischung aus Training Day und dem Drogenfilm Spun. Oder vielleicht auch, kannst du mit Fear and Loathing in Las Vegas, kann man auch ein bisschen vergleichen. Ja, wirklich, ein Baum nicht so zwischen. Aber ist auch so ein Film, totale Grotesken und einer normalen Polizeistory. Je mehr du darüber denkst, dass du genial findest ihn eigentlich. Genau, und so viel liebe ich eigentlich. Also, oder? Ich meine, Donnie Darko ist mir auch nicht rausgekommen am Anfang. Und umso mehr man nachdenkt hat, nochmal das zweite Mal geschaut, dann ist er mal erst auf 6 Sterne oben. Ob das bei Port of Call Battle Tenant wird passieren? We don't know. We'll see. Hat übrigens praktisch gar nichts mit dem Original Abel Ferreira Bad Lieutenant zu tun. Genau, der Harvey Keitel noch den abgefuckten Drogenpolizist gespielt. Aber ausser dem abgefuckten Drogenpolizist ist das also kein Remake eigentlich. Nein, überhaupt nicht. Gut, das war's gewesen. Eigentlich haben wir ein Splice Review zusammen. Eigentlich ja. Aber dem ist wieder nichts. Man hat wieder gesagt, die können nur Deutsch sprechen, genau. In der Schweiz. Und der Adrian Brody. Ja. Und die Sarah mit den Pollen. Genau. In dem Fall, schönen Abend, gute Nacht, zum Wohl. Wieder schauen. Und alles Gute zum Geburtstag. Ach, danke. Shoot him again. What for? His soul's still dancing. Back at home.